goldenen Mantel an ein achtbeiniges Ross. Er reitet durch die Finsternis, der mächtigste Asenspross. Vorausfliegen zwei Raben, die künden ihn von der Welt. Vorausrasen zwei Wölfe, die zerreißen, was sich entgegenstellt. Herr der Magie und der Runen, über der Willenjagd. Mutanlenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, über der Willenjagd. Mutanlenker der Schlachten, heil dir! Gemahlenland, du liegst am Boden, getreten und geschmäht. Wenn auch deine Feinde lachen, es ist noch nicht zu spät. Noch gibt es Eier, die zu den alten Göttern stehen. Wir werden siegen oder nach Valhalla gehen. Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Mutanlenker der Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Mutanlenker der Schlachten, heil dir! Mutanlenker der Schlachten, heil dir!